ich werde dem Saladin mein Leben schuldig und raubt ihm seines? Pfui! Doch bliebe, meint der Patriarch, noch immer Saladin ein Feind der Christenheit, der euer Freund zu sein kein Recht erwerben könne. Freund, an dem ich bloß nicht will zum Schurken werden, zum undankbaren Schurken. Allerdings, zwar meint der Patriarch, des Dankes sei man quitt, vor Gott und Menschen quitt, wenn uns der Dienst um unsertwillen nicht geschehen. Und da verlauten wolle, meint der Patriarch, dass euch nur darum Saladin begnadet, weil ihm in eurer Mien, in eurem Wesen, sowas von seinem Bruder eingeleuchtet. Auch dieses weiß der Patriarch. Und doch. Ah, wäre das gewiss. Ah, Saladin, wie? Die Natur hätte auch nur einen Zug von mir in deines Bruders Form gebildet. Und dem entspräche nichts in meiner Seele? Was dem entspräche, könnte ich unterdrücken, um einem Patriarchen zu gefallen? Natur, so leugst du nicht. So widerspricht sich Gott in seinen Werken nicht. Geht, Bruder. Erregt mir meine Galle nicht. Geht, geht. Ich geh und geh vergnügter, als ich kam. Verzeih mir der Herr. Wir Klosterleute sind schuldig, unseren Obern zu gehorchen.